hört im Radio und im Internet. Und deine Freunde sagen, die Musik klingt ja auch sehr nett. Und du kaufst mir eine CD, das neue Album muss es sein. Du merkst, es ist okay, darum hör doch nochmal rein. Du hörst Musik, du fühlst den Beat zu der Musik. Tanze mit, tanze mit. Du hast jetzt alle Songs bestimmt 2, 3, 4, 5, 6 Mal gehört. Und trotzdem scheint es so, als ob dich das überhaupt gar nicht stört. Und du hörst uns überall im Auto und manchmal auf Klo. Du gibst es zwar nicht zu, doch die Musik, die macht dich froh. Du hörst Musik, du fühlst den Beat der Musik. Tanz nur mit, tanz nur mit. Und du wirst es wieder tun. Irgendwann ist es soweit. Und wir wissen es doch beide. Es ist heute an der Zeit. Du hörst Musik, du fühlst den Beat. Du hörst Musik, du fühlst den Beat zu der Musik. Tanzst du mit?